Was für eine Todesstrafe war die Kreuzigung? Die Kreuzigung war in jener Zeit die grausamste und schimpflichste aller Todesstrafen. Bei den Römern nämlich, römische Bürger dürften nicht gekreuzigt werden. Der heilige Paulus wird deswegen enthauptet später, Petrus, weil er eben auch, er war zwar Jude, aber er war auch römischer Bürger, das römische Bürgerrecht, der Petrus nicht. Der ist dann gekreuzigt worden, wie so viele andere frühe Christen auch. Und die Todesstrafe der Kreuzigung ist dann vom Kaiser Konstantin abgeschafft worden, wo er sich bekehrt hat. Ja. Bis dahin hat man auch das Kreuz immer nur als Crux gemata, Kreuz mit Edelsteinen dargestellt und nicht Jesus Christus am Kreuz, erst später, wo es die Todesstrafe durch Kreuzigung nicht mehr gegeben hat, weil es eben, man das Kreuz nur verklärt dargestellt, weil es eben für alle im römischen Reich, in der römischen Welt eine schimpfliche, schändliche Todesart war. Das hat sich erst später, nach einigen Jahrhunderten dann geändert. Gibt es die ersten Darstellungen des Kreuzes mit dem Korpus, mit dem Leib Jesu Christi, in den ersten Jahrhunderten nicht. Außer als Verunglimpfung des Christentums, zum Beispiel ein Mensch mit einem Eselskopf Kreuz dargestellt hat. Zur Verspottung der Christen, die den Gekreuzigten verehren. Ja.